Kundgabe 5550. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1952. Ernste Mahnung zur Seelenarbeit. Ohne zu zögern solltet ihr eure Seelenarbeit in Angriff nehmen, denn es bleibt euch nicht mehr viel Zeit. Wenn ich euch immer wieder diese Worte zurufe, so sehet darin die Dringlichkeit. Sehet meine Liebe zu euch und sehet die Gefahr, in der ihr schwebet. Ich kann euch keine offensichtlichen Zeichen geben, Zeichen, denen ihr glauben müsset. Weil dies keinen Vorteil für euch bringet, sondern nur ein Befolgen meines Willens im Zwang wäre, aus Furcht vor dem, was ihr nun glaubtet, dass das Ende kommt und mit ihm der Untergang. Ich will euch retten, das heißt, euch vor diesem Untergang bewahren. Und darum kann ich nicht euren freien Willen antasten. Ich kann euch nur zureden und euch das vor Augen stellen, was unwiderruflich kommt. Aber von euch, so ihr in einem reiferen Zustand seid, nicht gefürchtet zu werden braucht. Ihr Menschen auf dieser Erde, besinnet euch doch auf die Verantwortung, die ihr traget für eure Seelen, für das Unvergängliche in euch. Einmal bereuet ihr es bitter, so ihr mir und meinen Worten nicht Gehör schenkt, denn ihr könnet dann nicht mehr nachholen, was ihr jetzt noch tun könnet. Und ihr müsset sehr leiden, so euch geistige Reichtümer fehlen, so ihr nackt und arm im Jenseits ankommet. Und ob eure Zeit noch so kurz bemessen ist auf dieser Erde, ob ihr auch abgerufen werdet vor dem Ende, jeder Tag könnte euch Schätze eintragen, so ihr ihn nur richtig nützen wolltet. Nehmet doch eure Seelenarbeit in Angriff, tretet in innige Verbindung mit mir, fordert meine Gnade an, bittet mich um Kraft, das ausführen zu können, was ich euch als Erdenaufgabe gestellt habe. Übergebet euch mir, das heißt, unterstellet euren Willen ganz dem meinen, wollet, dass ihr recht wandelt vor meinen Augen. Lebet von nun an das Leben mit mir, dass ihr mich nicht mehr in euren Gedanken auslasset, dass ihr mich ständig um euch wähnet, und meine Liebe wird euch ergreifen und auch helfen, wo ihr allein zu schwach seid. Nur wollet, dass ich selbst mich eurer annehme. Wollet, dass ihr eure Ehrenaufgabe erfüllet. Und ich werde euch lenken und führen. Ich werde euch nicht mehr allein lassen. Und euer Wille wird immer stärker werden, in den meinen einzugehen. Und dann ist für euch jede Gefahr vorüber. Dann brauchet ihr nicht das Ende zu fürchten oder einen schnellen Tod. Und dann ist eure Seele gerettet. Und sie geht einem neuen Leben entgegen im geistigen Reich. Amen.